Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt, oder mit noch innigerem Gedenken. Unter den Menschen gibt es manche einen, der sagt, unser Herr, gib uns im Diesseits. Doch hat er am Jenseits keinen Anteil.